1. Where is DEM Weisenglich und wer vermag die Bedeutung der Dinge zu verstehen? Die Weisheit eins Menschen las sein Gesicht strahlen und mildet die Hart seins Ausdrucks. 2. ICH rate dazu, den Befehl des König zu befolgen, insbesondere aufgrund des Eids, den man vor Gott geleistet hat. 3. Sei nicht überrascht, dich vom König zu entfernen, und beteilige dich nicht an schlechten Angelegenheiten, denn tat als, was ihm gefällt. 4. Die das Wort des Königs Autorität besitzt, wagt es niemand, in zu fragen, was tust du. 5. Wer die Geburt beachtet, wird kein Unglück erleiden, und das Haus des Weisen erkennt die Bedeutung von Zeit und Gericht. 6. Denn für Jeds Vorhaben gibt es ein passend Zeit und ein entsprechender Teil, die Last des menschlichen Jubels schwer auf ihm liegt. 7. Der Mensch weiß nicht, was geschehen wird, und niemand kann im offenbaren, why sich die Dinge entwickeln wer denn. 8. Kein Mensch besitzt Macht über den Wind, in aufzuhalten, noch hat jemand Kontroll über den Tag des Todes, auch gibt es im Krieg keine Entlassung, und die Bosheit rettet den Jubeltäter nicht. 9. All dies habe ICH beobachtet, indem ICH mein Aufmerksamkeit auf all Handlungen unter der Sun richtet, besonders in Zeiten, in denen ein Mensch über den anderen hecht und im Dirt Schaden zufügt. 10. Des Weiteren so ICH Gott los, die begraben werden und zur Ruhe kamen, jedoch von dem Ort der Ehre entfernt und in der Stadt Vergesen werden, wo sie zuvor recht gehandelt hatten. Auch dies ist bedeutungslos. 11. Die das Erteil über Bostaten nicht sofort vollstreckt wird, fühlen sich die Menschen ermutigt, weiterhin Boses zu tun. 12. Obwohl ein Sunder hundertmal Boses taten denek ein Hose alter erregt, weiß ich doch, dass es den Gottesfurchtigen, die in Ehren, Gott ergehen wird. 13. Den Gottlosen hingegen wird es nicht Gott ergehen, sie wer den y ein Schatten nicht lange leben, sie kein Furcht vor Gott haben. 14. Es ist ein Schinlose Shining auf Erden, das from das Schicksal der Gottlosen erleiden und Gottlos das Schicksal der from men erfahren. ICH sagt, auch dies ist bedeutungslos. 15. Daher lobte ICH die Freude, denn es gibt für den Menschen unter der Sun nichts Besseres, als zu essen, zu trinken und fröhlich zu sein, die sollte in bei seiner Arbeit waren der Tage seines Lebens begleiten, die Gott ihm unter der Sun geschenkt hat. 16. Als ICH mich darauf konzentriert, Weisheit zu erlangen und das Geschehen auf Erden zu betrachten, denn der Mensch findet weder bei Tag noch bei Nacht Schlaf. 17. Erkannte ICH, dass der Mensch das gesamte Wirken Gottes unter der Sun nicht vollständig ergründen kann. Obwohl sich bemüht, es zu suchen, findet es nicht, und selbst wenn ein Weiser glaubt, es zu verstehen, kann es doch nicht vollständig erfassen.